1. Als der Zeitpunkt nahte und dem der Herr Elia in einem Wirbelsturm in den Himmel aufnehmen wollte, verließen Elia und Elisa gemeinsam den Ort Gilgal. 2. Elia forderte Elisa auf, dort zu bleiben, da der Herr in nach Bethel gesandt habe, doch Elisa schwor feierlich, seinen Meister unter keinen Umständen zu verlassen. 3. In Bethel informierten die dortigen Prophetenschler Elisa darüber, dass der Herr seinen Herrn noch am selben Tag hinwegnehmen wird, woraufhin sie bat, darüber zu schweigen. 4. Elia bat Elisa erneut, in Bethel zurück zu bleiben, weil sein Weg in nach Jericho führ, aber Elisa bekräftigte abermals seine Entschlossenheit, bei ihm zu bleiben. 5. Auch in Jericho traten die Prophetenschler an Elisa heran und fragten ihn, ob wiss, dass der Herr seinen Meister hüt von ihm trennen wird, was bestätigt. 6. Als Elia in ein drittes Mal bat, zurück zu bleiben, warend zum Jordan weiterzog, weigert sich Elisa erneut, so dass beide ihren Weg gemeinsam fortsetzten. 7. 50 Männer aus dem Kreis der Prophetenschler folgten ihnen und beobachteten aus der Ferne, wie die beiden Männer schließlich am Ufer des Jordan stehen blieben. 8. Elia nahm seinen Mantel, rollte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser, das sich daraufhin teilte, so dass sie den Fluss trockenen Fasses überqueren konnten. 9. Nach der Überquerung bot Elia seinem Begleiterin, ein Letz bitte zu Orson, woraufhin Elisa im einen doppelten Anteil von Elias Geist bat. 10. Elia erklärt, dass dies ein schwierig bitteres Jahr, deine Erfüllt Word, wenn Elisa sage seiner Entrückung Word, anden falls blieb die bitter unerfüllt. 11. Warend sie ergesprach fortsetzten, erstien plötzlich ein feuriger Wagen mit feurigen Ferden, der die beiden Trente, und Elia fu imstem Wind zum Himmel Emper. 12. Elisa saw dies und rief verzweifelt aus, dass der Schutz Israels verloren sei, woraufhin sein eigenen Kleider als Zeichen der Trauer ins Weistuck Zeris. 13. Hob den Mantel auf, den Elia bei seiner Entrückung hat fallen lassen, kehrte zum Ufer des Jordans zurück und blieb dort stehen. 14. Mit Elias Mantelschlag auf das Wasser und rief nach dem Gott Elias, woraufhin sich das Wasser erneut teilte und Elisa den Fluss überquert. 15. Als die Prophetenschler aus Jericho die sahen, erkannten sie'n, dass der Geist Elias nun auf Elisa ruht, und sie erwiesen im respektvoll die Ehre. 16. Sie schlugen vor, 50 Storkmänner aus Susenden, nach Elia zu suchen, für den Fall, dass der Geist des Herrn ihn auf einen Berg oder in ein Tal geworfen habe. 17. Obwohl Elisa die such zu nachste blente, gab schließlich ihrem Drängen nach, doch die Männer kehrten nach drei Tagen erfolglos zurück. 18. Als sie zu ihm nach Jericho zurückkamen, erinnert Elisa sie daran, dass ihnen bereits im Vorfeld von diesem Vorhaben abgeraten hat. 19. Die Bewohner der Stadt beklagten sich bei Elisa darüber, dass die Lage der Stadt zwar gut sei, das Wasser jedoch ungesund wäre und das Land unfruchtbar make. 20. Elisa verlangte ein new scale mit Souls, und nachdem man sie im gebracht hat, begab sich zur Quell des Wassers. 21. Warf das Souls in die Quell und verkündet im Namen des Herrn, dass das Wasser nun geheilt sei und kein Krankheiten oder unfruchtbarkeit mehr verursachen wird. 22. Tatsächlich blieb das Wasser von diesem Momenten gesund, genau wie Elisa es durch sein Wort angekündigt hat. 23. Auf seinem Weg nach Bethel wird Elisa von einer Gruppe jugendlicher verspottet, die in Wegen seiner Kahlkopfigkeit verhunten und in zum Weitergehen aufforderten. 24. Elisa wante sich und verflucht sie im Namen des Herrn, woraufhin zweiberinnen dem Wald kamen und zweien visig der jugendlichen Angriffen. 25. Von dort reist away ter zum Berg Carmel, bever schließlich in die Stadt Samaria zurückkehrt.